ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Mit dem Thema unserer heutigen Sendung möchte ich Ihnen ein Interview mit dem deutschen Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck bringen. Diese Sendung passt gut zum Thema Hollywood und Oscars, die ja jetzt kommen. Und ich freue mich, Sie wieder auf deutsche Filmregisseure und deren Werke aufmerksam zu machen, die Sie sich unbedingt ein erstes oder zweites oder vielmal ansehen sollten. Filme sind Dichtung, verdichtete Geschichte und wir stellen Ihnen von Zeit zu Zeit die interessantesten deutschen Filmemacher vor. Ob Werner Herzog, Wim Wenders, Florian Henkel von Donnersmarck oder wie unlängst die ganz junge Generation wie Tom Sommerlatte, ihre Filme greifen tief und lassen uns Gegenwart und Vergangenheit, innere und äußere Konflikte, ausgezeichnete Dramen erleben. Lesen Sie dazu auch unsere Filmempfehlungen im Sendungsblog, wo wir neben Literatur auch in einer speziellen Rubrik deutsche Filme vorstellen. Heute also Florian Henkel von Donnersmarck in unserem Gespräch zu seinem ersten großen Erfolg, Das Leben der Anderen. Da er am 2. Mai Geburtstag hat, ist auch dieser Tag ganz besonders beziehungsreich. Happy Birthday! Nach seinen großen Filmerfolgen wie Das Leben der Anderen und Werk ohne Autor gab es 2019 einen sehr lesenswerten langen Artikel im Atlantic Monthly Magazine über den auch an Größe, nämlich über 2 Meter, andere überragenden Regisseur, der für seinen ersten Film nicht nur seine Ausbildung an der Filmschule in München abbrach, weil man ihm die Produktion eines großen Filmes noch nicht zugestand, sondern sodann für diesen Film gleich seinen ersten Oscar gewann. Dem folgte ein Film Der Tourist, der Johnny Depp und Angelina Jolie als große Stars aufbot, aber nicht den erhofften nächsten großen Erfolg bescherte. Erst als der Regisseur filmisch wieder in seinem Heimat Deutschland zurückkehrte, gab es wieder einen großen Erfolg. Werk ohne Autor, der englische Titel Never Look Away, hielt zwar das mit außerdeutsche Publikum etwas im Unklaren, wer hier wer in der deutschen Kunstszene war und ist, war aber über das Familiendrama, das alle ansprach, ein Zug durch die deutsche Geschichte mehrerer Jahrzehnte und die Kunst des 20. Jahrhunderts. Damit gehört Werk ohne Autor zu den Filmen gerade der neueren Filmgeschichte wie Labyrinth des Schweigens, Der Staat gegen Fritz Bauer, Der Fall Collini und passt in die Reihe der großen deutschen Filme von Fassbinder bis Herzog, die die Geschichte des Films des 20. und 21. Jahrhunderts ausmachen. Als ich den Regisseur wenige Tage vor seinem Oscar-Erfolg für Das Leben der Anderen interviewte, war er gesprächig, wie man ihn seither oft erlebt. Und bei unserer Begegnung auch in Florida zu Hause, der Südosten der USA sei ihm sehr geläufig, hatte er doch mit den Eltern immer auch in Floridas Westküste Freizeit verbracht. Auch wenn es damals noch einige für Donnersmarck zu regelnde Geschichten um die Hauptdarsteller, die mit dem Film zu tun hatten, siehe Atlantic Monthly, gab, so behandelt unser Interview die Zusammenarbeit und die Entstehung dieses ausgezeichneten Films, Das Leben der Anderen, eine Geschichte um die Unfreiheit von Künstlern in der ehemaligen DDR. Seine eigenen Erfahrungen, seine Reisen in diesen Teil Deutschlands gehen weit in die Jugend des Adligen von Donnersmarck, dessen Familie mit dem für 40 Jahren getrennten Land physisch weiterhin verbunden blieb, zurück. Dass sein zweiter großer Film sowohl die Kunst des berühmten deutschen Malers als auch wieder diesen dem Regisseur bekannten Landstrich und die deutsche Geschichte dreier verschiedener Regime behandelt, mag für die Authentizität seiner Handlungen zeichnen. Hier habe ich eine Biografie für Sie, dass Sie ein bisschen mehr über diesen wunderbaren Regisseur hören. Florian Graf Henkel von Donnersmarck, geboren am 2. Mai 1973 als Florian Maria Georg Christian Graf Henkel von Donnersmarck, ist ein deutscher Filmregisseur, der vor allem für das Schreiben und die Regie des mit dem Oscar ausgezeichneten Drama-Thrillers Das Leben der Anderen von 2006, mit dem dreimaligen Golden Globe nominierten romantischen Thriller The Tourist mit Angelina Jolie und Johnny Depp von 2010 sowie für das zweifach Oscar-nominierte epische Drama Werk ohne Autor, Never Look Away, aus dem Jahr 2018 bekannt ist. Henkel von Donnersmarck wurde 1973 in Köln in die aristokratisch-römisch-katholische Familie Henkel von Donnersmarck geboren. Er wuchs in New York City, Brüssel, Frankfurt und West-Berlin auf und spricht fließend Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Italienisch. Nach seinem Abschluss als Klassenbester der deutschen Abteilung der Europäischen Schule in Brüssel studierte er 2 Jahre lang russische Literatur in St. Petersburg, Russland und bestand das Staatsexamen als Lehrer für Russisch als Fremdsprache. Er hat einen Master of Arts Abschluss in Philosophie, Politik und Wissenschaft vom New College der Oxford University und ein Diplom in Filmregie der Universität für Fernsehen und Film in München. Henkel von Donnersmarck, der jüngere Sohn von Leo Ferdinand Graf Henkel von Donnersmarck, ehemaliger Präsident der deutschen Abteilung des Malteserordens und der Literaturagentin Anna Maria Berg, besitzt die deutsche und österreichische Staatsbürgerschaft. Der einzige Bruder seines Vaters Georg Henkel von Donnersmarck ist der emeritierte Abt der Abtei Heiligen Kreuz, einem Zisterzienserkloster im Wiener Wald, in dem Henkel von Donnersmarck einen Monat lang den ersten Entwurf des Drehbuchs Das Leben der Anderen schrieb. Henkel von Donnersmarck ist mit Christiane Aschenfeld verheiratet, der ersten internationalen Geschäftsführerin von Creative Commons. Sie haben 3 Kinder und leben derzeit in Los Angeles. Und jetzt haben wir noch etwas über seine Liebe zum Film. Als Kind nämlich lebte er 1977 in New York und sah seinen ersten Film im Museum of Modern Art. Er glaubte, es werde Dr. Doolittle vorgeführt, aber sah stattdessen das deutsche Melodrama Varieté. Diese Erfahrung, so der Regisseur, sei für ihn der Beginn seines Interesses am Thema Film gewesen. 1996 machte er seine Regieausbildung bei Richard Attenborough in Love and War und studierte anschließend an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, der Alma Mater vieler Regisseure wie Wim Wenders, Roland Emmerich und Maren Ade. Sein erster Kurzfilm, Dobermann, den er schrieb, produzierte, inszenierte und redigierte, brach den Schulrekord für die Anzahl der Auszeichnungen, die eine Studentenproduktion gewann. Über 1 Jahr lang wurde er auf Filmfestivals gezeigt. Sein erster Spielfilm, Das Leben der Anderen, den Donnersmarck 3 Jahre lang schrieb, inszenierte und fertigstellte, wurde 2006 mit dem Europäischen Filmpreis für den besten Film, den besten Schauspieler und das beste Drehbuch ausgezeichnet. Donnersmarck gewann die Los Angeles Film Critics Preis der Vereinigung für den besten ausländischen Film, wurde für den Golden Globe nominiert, der stattdessen an Clint Eastwood ging, und am 25. Februar 2007 mit dem Oscar für den besten internationalen Spielfilm ausgezeichnet. 2007 war Donnersmarck eines von 115 neuen Mitgliedern, die zu AMPAS eingeladen wurden. Also ein neues Mitglied. Sein nächster Film, The Tourist, wurde 2010 veröffentlicht. Donnersmarck schrieb, inszenierte und stellte seinen Film fertig. Das war seine 2. Arbeit und zwar in 11 Monaten. Er sagte, er wollte eigentlich eine Pause machen von dunklen Drehbüchern. Also, The Tourist war ein Thriller mit Angelina Jolie und Johnny Depp und wurde für 3 Golden Globes nominiert. Best Musical oder Comedy, Depp für Actor Musical Comedy und Jolie für Actress Musical und Comedy. Er gewann auch 3 Nominierungen für Teen Choice Awards. Also, und der Hollywood Reporter brachte verspätet diesen Film auch als einen internationalen Hit heraus oder proklamierte ihn als solchen. Und er brachte letztlich 278,3 Millionen US-Dollar ein an den Kinokassen. 2019 wurde sein dritter Spielfilm Never Look Away bei den 75. Internationalen Filmfestspielen von Venedig für den Goldenen Löwen nominiert, für einen Golden Globe der Hollywood Foreign Press Association und für 2 Oscars in den Kategorien Bester internationaler Spielfilm und Beste Kamera der 91. Oscar-Verleihung. Dies war erst das 2. Mal in der Geschichte, dass ein deutschsprachiger Film eines deutschen Regisseurs in mehreren Kategorien für einen Oscar nominiert wurde. Der andere Filmerfolg dieser Art war Wolfgang Petersens Das Boot vor 36 Jahre davor. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war es eines von nur 16 deutschsprachigen Auszeichnungen an der nordamerikanischen Abendkasse über 1 Million einzuspielen. Er ist der einzige Regisseur, Florian Henkel von Donnersmarck, der 2 Filme auf dieser Liste hat. In den Niederlanden, einem der ersten Länder, die Filme außerhalb Deutschlands veröffentlichten, wurde Never Look Away, nämlich das Werk ohne Autor, zum erfolgreichsten deutschsprachigen Film seit Das Leben der Anderen nominiert. Die Europe-Liste, erstellt aus der größten Umfrage zur europäischen Kultur, setzte Henkel von Donnersmarcks Film Das Leben der Anderen auf den 2. Platz der besten Filme der europäischen Kultur. Nun, ich möchte Ihnen jetzt das Gespräch mit Florian Henkel von Donnersmarck bringen und dieser Regisseur ist hörenswert. Viel Spaß dabei, am Mikrofon Susanne Nielsen, die, wie gesagt, vor der Oscar-Verleihung dann kurz mit dem Autor sprach und das können wir Ihnen jetzt bringen. Sehen Sie seine Filme. Sie sind in Amerika, Florian Henkel von Donnersmarck, und mit einem ganz tollen Film, den also schon ganz Europa sieht, aber wir in den USA jetzt erst bekommen. Und das ist ein Werk, das Sie aus dem Studium heraus gemacht haben, habe ich gehört. Ja. Sie haben dafür die Schauspielschule verlassen. Schauspielschule, also Regieschule. Ja. Obwohl es dort verschiedene Fakultäten gibt, aber Schauspieler haben wir noch nicht. Ich hatte einfach keine Lust mehr, Kurzfilme zu machen, die ja doch nur ein sehr kurzes Leben haben auch und auch das nur auf Festivals. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte einen Langfilm machen und das war der Schule aber nicht so recht. Und dann bin ich einfach vor der Schule gegangen und hab an diesem Langfilm gearbeitet. Und das Lustige ist, dass als ich den Film dann fertiggestellt hatte, habe ich trotzdem dafür meinen Abschluss, mein Hochschuldiplom bekommen. Ich wollte nämlich fragen, ob Sie nochmal zurückgehen wollen. Ja, ne. Aber das brauchen Sie ja dann nicht mehr. Das ist ja toll. Solche fantastischen Schauspieler, wie Sie sie gefunden haben für dieses Projekt, wie gewinnt man die? Die müssen erst mal vom Drehbuch überzeugt sein. Und das Drehbuch hat ihnen halt sehr gut gefallen und sie hatten das Gefühl, dass sie in diesem Drehbuch würden zeigen können, oder in einem Film, der nach diesem Drehbuch gemacht wird, würden zeigen können, was sie können. Das ist ja immer das Entscheidende. Mhm. Die Schauspieler sind eigentlich wie unglaublich luxuriöse Rennautos, die ihre volle Geschwindigkeit und ihre Kurvenschnittigkeit und alles gar nicht richtig ausfahren können. Und wenn sie ein Drehbuch sehen, wo sie das Gefühl haben, dass sie mehr zeigen können von dem, was sie so beherrschen, dann sagen sie dazu, auch wenn der Regisseur noch unbekannt ist. Und da sind Sie ja jetzt nicht mehr. Nein, jetzt wird es hoffentlich leichter werden, Leute zu überzeugen, mitzuarbeiten. Haben Sie sich diese Schauspieler ausgesucht? War das Ihr Wunsch? Naja, natürlich. Ja. Damit habe ich viel Zeit verbracht, einfach genau die richtigen Schauspieler zusammenzustellen. Ich bin nämlich ziemlich überzeugt, dass man eigentlich eine Rolle gar nicht wirklich spielen kann. Man muss diese Figur sein, man muss diese Figur werden. Und nicht in jedem steckt ein unpolitischer Dichter, nicht in jedem steckt eine verzweifelte Theaterschauspielerin und nicht in jedem steckt ein pedantischer, genauer Stasi-Mann. Aber ich brauchte genau diese Figuren und deshalb habe ich lange gesucht danach. Und wie ist das miteinander arbeiten? Ist das schwierig? Sie sind noch sehr jung, dass man von Ihnen Weisung nimmt oder haben Sie das, sagen Sie, lassen Sie anders machen? Ach, wissen Sie, wenn das hat natürlich auch damit zu tun, wenn das ganze Projekt nur aufgrund eines Drehbuchs zustande gekommen ist, was der Regisseur dann auch geschrieben hat, dann hat niemand da irgendwelche Autoritätsprobleme. Außerdem sind Regisseure oft eigentlich ziemlich jung, wenn sie sich mal anschauen. Christopher Nolan, der jetzt schon einige von den größten amerikanischen und englischen Projekten gemacht hat, der Regisseur von Memento und Batman Returns und Prestige und Insomnia, der wirklich mit den größten Stars zusammengearbeitet hat. Ich glaube, der ist ein Jahr älter als ich und hat schon 4 große Kinofilme gemacht. Also ich glaube, dass eigentlich in der Filmwirtschaft nicht so sehr darauf geschaut wird, wie alt man ist, sondern nur was man von ihnen hofft, dass sie es können. Es ist eine Beziehungsgeschichte. Mhm. Ist die Zeit reif, das in diese Ära zu setzen? Sie haben ein bisschen von Nostalgie gesprochen und es waren ja eine ganze Reihe von Filmen, die zu der, also eine halbe Treppe, ich denke, das ist natürlich nicht nach Amerika gekommen, aber solche Filme, die so ein bisschen die DDR-Zeit anders darstellen und auch so ein bisschen ins Lustige ziehen. Ja, ja, und das hat dann das Fernsehpublikum nachvollzogen und Sie haben ja gesagt, man schreibt also die Geschichte um in Gedanken an eine Zeit, die jetzt nun vorbei ist. Und jetzt kommen Sie und bringen das wirklich haarscharf wieder in eine sehr beängstigende Atmosphäre. Ja, ich glaube, dass das schon ein etwas, sagen wir mal, erschrecktes Erwachen gerade für junge Leute war, die gar nicht wussten, was sich in der Zeit alles so abgespielt hat. Die Älteren wussten es. Gleichzeitig bin ich diesen Komödien aber irgendwie dankbar, weil sie das Verhältnis zur DDR entkrampft haben, würde ich sagen. Die 1989 oder spätestens 91 war das Verhältnis zur DDR so angespannt. Man wusste einfach nicht, wie man mit dieser Vergangenheit umgehen soll, dass man einfach beschlossen hat, man geht damit um, indem man es einfach belächelt, das Ganze, und Komödien darüber macht. Eben Sonderlee und Goodbye Lenin diese doch weitgehend nostalgischen Filme. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt 20 Jahre gelacht haben, wurde es dann auch möglich, dass man jetzt einen etwas ernsteren Film darüber macht. Wobei ich hoffe, dass man in dem Film trotzdem auch lachen kann. Naja, so hier und da. Vor allem die Charaktere sind sehr interessant. Ich bin mehreren Künstlern aus dem Osten begegnet. Der zu einer Künstlergruppe von 5 Künstlern gehörte, Clara Mosch, die also 200 Stasi auf sie angesetzt hat. Und das ist natürlich ein Riesenerwachen, wenn man das hört. Das hat man mir 2002 erzählt. Also ich hatte davon auch keine Ahnung. Nein, das wusste niemand. Wie weit das geht, das wussten die meisten DDR-Leute auch nicht. Das wurde tatsächlich erst so ab 92 mit der Öffnung der Stasi-Akten klar. Und manche wollen sie sehen und manche wollen sie nicht sehen. Das ist, glaube ich, immer noch der Fall. Ja, das stimmt. Viele sagen einfach, lassen wir die Vergangenheit ruhen und schauen wir in die Zukunft. Aber ich persönlich glaube nicht, dass man wirklich guten Mutes in die Zukunft schauen kann, wenn man die Vergangenheit nicht irgendwie aufgearbeitet hat. Sie wollen ungern die Wahrheiten hören und es gibt kaum IMs, die zugeben, dass sie wirklich IMs waren. Sagen Sie, was ein IM ist, damit unser Publikum das auch weiß. Ja, also es gab eben 100.000 hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit. Das waren einfach Leute, die dort saßen und heimlich in irgendwelchen Gebäuden für die Staatssicherheit gearbeitet haben, spioniert haben und aber ich weiß nicht, auch die Grenze bewacht haben oder Wanzen hergestellt haben oder Briefe geöffnet haben. Es gab eine unglaubliche Bandbreite an Berufen bei der Stasi. Und dann gab es aber auch noch 200.000 inoffizielle Mitarbeiter, sogenannte IMs. Und diese IMs waren Menschen, die in normalen Berufen arbeiteten, etwa als Radioreporterin oder als Filmregisseur. Mhm. Und die gleichzeitig, wenn ihnen irgendetwas in ihrem Umfeld auffiel, der Stasi davon Bericht erstatteten. Und Entschuldigung. Nee, ich sag nur, aber ich meine, letztendlich ist es ja so, was mir sehr wichtig ist bei dem Film, ist es nicht hauptsächlich ein politischer Film, es ist eine Liebesgeschichte, ein Thriller, ein Drama, wie Sie das schon richtig sagten am Anfang. Es ist, letztendlich ist das ein Setting für den Film, die DDR und die Stasi. Im Film geht es um andere Sachen. Ja, und ich meine, die Beziehung steht im Vordergrund und das macht ihn auch als einen guten Film. Und es ist wie ein Theaterstück, finde ich. Also es ist auf sehr kleinem Raum gedreht und selbst wenn Sie original Schauplätze gefunden haben und man ab und zu auch mal draußen ist, es ist trotzdem für mich ein im Raum stehendes Drama zwischen diesen Menschen. Also es hat weniger mit diesem Umfeld zu tun. Interessanterweise hat mir ein Künstler, der Musiker ist, das Ganze etwas runtergespielt und gemeint, es wäre doch sehr überspitzt und nicht jeder würde die Reaktion haben, die nun am Ende des Films kommt und oder fast am Ende, die also sehr drastisch und dramatisch ist. Und da sehe ich doch nicht jeder, würde welche Reaktion haben? Von der Frau Gedeck, also dass man nun rausrennt etc. Ja, also dass man quasi damit nicht leben kann. Ach so, verstehe, ja. Ja. Und das ist eben, da habe ich dann nichts dazu gesagt oder sagen können, weil eben jeder, der vielleicht jetzt, sagen wir mal, mit Anfang 60 ist, das Ganze noch sehr durchlebt hat und vielleicht noch nicht so recht damit fertig ist. Oder vielleicht hat ein Musiker ein ganz anderes Leben gehabt, das weiß ich nicht. Sie meinen, dass er gut damit hätte leben können, IM gewesen zu sein, meinen Sie? Nein, nicht IM gewesen zu sein, sondern einfach dort unter Aufsicht zu leben, sozusagen. Also, dass das nicht ganz so hochgespielt wird von jemandem, der also eine relative Karriere gehabt hat, die sehr wenig angegriffen wurde, weil Musik eben weniger angreifbar war. Naja, ach, ich meine, die Musiker waren schon auch unter Überwachung. Letztendlich war es generell so, dass die Stasi wusste, dass sie Leute nicht mehr angreifen kann, wenn sie denn einmal berühmt sind. Ja. Und deshalb haben sie schon versucht, die Leute auszusieben, die eben nicht ganz politisch korrekt waren und nicht ganz linientreu. Also war es tatsächlich so, dass die Stasi ganz junge Künstler, egal welche Richtung, versucht hat zu identifizieren, schon an den Hochschulen oder sogar schon früher, schon an den normalen Schulen, und die für nur ein paar Gedichte oder irgendwelche Auftritte, die nicht erlaubt waren, einzusperren. Und zwar für so lange, bis ihnen die Lust zu schreiben, zu komponieren, zu musizieren vergangen ist. Und die Leute, denen nie was geschehen ist durch die Stasi, das waren einfach die Leute, die nie etwas gemacht haben, was den Staat besonders verärgert hat. Die wurden dann erfolgreich und berühmt. Und merkten gar nicht, dass sie letztendlich von der Stasi ausgewählt worden waren. Natürlich werden solche Leute es immer versuchen, so darzustellen, dass es eigentlich in diesem System gar nicht so besonders schlimm zuging. Das, sind Sie als Heranwachsende auch mit solchen Leuten in Verbindung gekommen? Ja. Und kam Ihnen das dann nicht merkwürdig vor, wenn der Rest der Leute alle Angst hatte und so ein paar Leute so ziemlich anders reagieren? Naja, ich muss sagen, uns gegenüber, wenn wir als Westler da in den Osten kamen, hatten alle ein bisschen Angst, weil jeder wusste, dass ihm das irgendwie beruflich schaden kann, mit uns überhaupt gesehen zu werden. Also deshalb ist mir hatte ich da wahrscheinlich die Frage nicht ganz richtig verstanden. Also Leute, die einfach, die damals sagten, nein, nein, wir sind von Politik ganz unabhängig, das ist mir eigentlich nicht so wirklich begegnet. Was kommt nach einem solchen Erfolg? Also noch habe ich habe eine ganze Schublade voll von Stoffideen, aber ich habe noch nicht genau entschieden, was ich als nächstes angehen will. Aber für Sie, was steht im Vordergrund? Steht für Sie Beziehung im Vordergrund oder Ära im Vordergrund? Nein, nein, ich meine, das Einzige, was ich weiß über den nächsten Film, ist, dass er auf jeden Fall nichts mit Stasi oder der DDR zu tun haben wird. Ja. Aber es ist so, dass ansonsten, ja, mich interessiert eigentlich immer so die Psychologie eigentlich am meisten. Ich meine, das finde ich das Interessanteste, eigentlich schlüssige Charaktere zu erschaffen. Ja. Na, dann wünsche ich Ihnen einen tollen Run hier in Amerika mit diesem Film. Vielmals. Und vielleicht einige Tage in Florida, die auch noch schön sein werden. Ja, das stimmt. Also vielen Dank, ja. Und ich hoffe, dass der Film bei Ihnen gut läuft. Und werde mich bald mal zumindest in Sarasota vergewissern, dass das auch wirklich der Fall ist. Ja, das schauen Sie mal. Vielen Dank. Also Wiedersehen. Danke. Tschüss.